Lektion 11. Elfte Lektion. Hier ist ein deutscher Lehrer. Was hat er auf der Nase? Er hat ein Brill auf der Nase. Er kann nicht gut sehen. Seine Augen sind schwach. Sind deine Augen schwach, Julius? Oh nee, ich habe starke Augen und brauche kein Brill. Mein links Auge ist stark. Und mein rechts Auge ist auch stark. Was hat der Lehrer in der linken Hand? Er hat ein Vetter in der linken Hand. Die Vetter ist ein Gänsvetter, das heißt, die Vetter von einem Gans. Warum hat der Lehrer ein Vetter? Weil der damit schreiben kann. Hast du auch ein Vetter? Jo, aber kein Gänsvetter. Ich habe einen modernen Schreibvetter. Ich habe moderne Dinge. Aber der Lehrer hat alte Dinge. Die Gans ist ein großer Vogel. Ein Vogel hat Flitter. Wie viel Flitter? Zwei Flitter. Ein Mensch hat zwei Hände und zwei Füße. Ein Vogel hat zwei Füße und zwei Flitter. Er geht mit den Füßen auf der Erde. Was macht er mit der Flitter? Er flieht mit der Flitter in der Luft. Hier sind Vögel. Der Vogel oben, der oberste Vogel, ist ein Adler. Der zu der linken Seite auf dem Baum ist ein Spatz. Der Vogel kommt von Europa und Asien zu uns. Aber die europäischen und asiatischen Spatzvögel haben sich schon hier gewöhnt. Das heißt, die Spatzvögel sind jetzt hier adaptiert. Der große Vogel unter dem Spatzvogel und auch auf der linken Seite ist ein Storch. Er hat lange Beine und einen langen Hals. Sein Hals ist hier krumm, nicht richtig. Der Storch steht im Wasser und auf der anderen Seite, das heißt auf der rechten Seite, ihm gegenüber steht ein Kokoriko. Wie nennt der tote Vogel auf Deutsch? Wir nennen Horn. Der Horn ist ein Hausvogel. Der zu der rechten Seite oben ist ein V-Horn. Der hat Federn von vielen Farben. Farben? Jo, das ist der Plural von Farb. Was ist ein Farb? Rot ist ein Farb. Schwarz ist auch ein Farb. Die Farbe vom Blut ist rot. Das Gold ist gelb. Das Silber ist grau. Der Himmel ist blau, aber der Raum aus der Atmosphäre ist schwarz. Die Wolken, wo wir am Himmel sehen, sind weiß. Das Gras ist grün. Das Veilchen ist lila. Die Range ist orangegelb. Meine Augen sind schwarz, aber deine Augen sind braun. Doch der Hut ist schwarz und rund. Hast du einen schwarzen Hut? Nee, ich habe einen weißen Hut. Für den Frühling und ein gelber Strohhut für den Sommer. Hat der Karl auch einen Strohhut? Nee, der Karl hat keinen Hut. Er hat einen Kap. Ein Schipkap. Die Schipkap ist rund und das Rad ist auch rund. Der V-Horn hat auch einen langen Hals, aber sein Hals ist nicht so lang wie im Storch sein Hals. Der Adler heißt der König von der Vögel. Aber der V-Horn hat, was der Adler nicht hat. Und was ist das? Der V-Horn hat einen Schwanz von vielen, vielen Farben. Jo, das ist wahr. Sein Schwanz, sein Federn sind vielfarbig. Das heißt, die Federn von seinem Schwanz haben viel Farbe. Ein Ding, wo zwei oder mehr Farben hat, ist bunt. Ein Ding, wo nicht nur zwei oder drei, aber viel Farbe hat, ist vielfarbig. Dem V-Horn sein vielfarbiger Schwanz hat die Form von einem Rad. Was macht der Lehrer mit der Vetter? Er schneidet sie mit einem Messer, mit einem Vettermesser. Was ist das? Ein Vettermesser ist ein Instrument, womit die Leute die Vetter schneiden können. Dem nur können sie die Vetter benutzen, was sie schreiben. Wollt ihr mir ein Gänsvetter schneiden? Jo, wenn du mir ein Gänsvetter bringst, ich habe keinen. Ich will sie euch in die Schule bringen. Hat er ein Fettermesser? Nee, bring auch das Fettermesser. Ist das Messer aus Metall? Jo. Ist es aus Eisen oder aus Silber? Es ist nicht aus Silber, auch nicht aus Eisen. Es ist aus Stahl. Weißt du, wo der Stahl herkommt? Nee. Wo kommt er her? Er kommt vom Eisen, das heißt, wir machen den Stahl aus Eisen. Das Eisen ist hart, aber der Stahl ist noch härter. Was machen wir mit der Feder? Wir schreiben damit. Schreibst du mit einem Schreibfeder oder mit einem Bleistift? Ich schreibe oft mit einem Schreibfeder, aber noch öfter mit einem Bleistift. Kannst du gut Deutsch schreiben? Jo, aber noch nicht ordentlich gut. Ich schreibe in jeder Lektion eine halbe Seite und mein Lehrer sagt, ich schreibe gut. Wo steht der Lehrer? Er steht vor ich am Tisch. Hinter ihm steht ein Bubje. Und auf seiner rechten Seite steht auch ein Bubje. Das erste und größte von denen hat ein ABC-Buch in der Hand. Was will das Bubje mit dem Buch? Das will die Buchstaben lernen und dann lesen lernen. Ich verstehe nicht, was Buchstaben sind. Der erste Buchstabe ist A. Der zweite ist B. Der letzte ist Z. Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? Unser Alphabet hat 26 Buchstaben. Kannst du so weit zählen? Nee, ich kann nur bis 12 zählen. Wir tun das in der 12. Lektion lernen. Das heißt, in der nächsten Lektion. Kann das Großbubje noch nicht lesen? Doch, das kann Portugiesisch lesen, aber Deutsch nicht. Es ist seine erste Lektion. Und das kleine Bubje kann's lesen? Nee, weil es die Buchstaben nicht kennt. Es kann nichts lesen, das heißt, es kann kein Spruch lesen. Ein Mensch kann nicht lesen, ehe er die Buchstaben lernt. Jakob, kannst du Deutsch lesen? Jo, ich kann Deutsch lesen und auch Deutsch schreiben und sprechen. Ich bin am Ende von der 11. Lektion.